Erster, seht, wie sehr der Vater uns liebt. Wir sind Gottes Kinder. Die Welt kennt uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Zweiter, liebe Freunde, wir sind jetzt Gottes Kinder. Es ist noch nicht klar, was wir einmal sein werden. Aber wir wissen, wenn Jesus kommt, werden wir wie er sein. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Dritter, jeder, der diese Hoffnung auf Jesus hat, macht sich rein. Er ist rein, so wie Jesus rein ist. Vierter, wer sündigt, handelt gegen Gottes Regeln. Sünde ist, gegen Gottes Regeln zu handeln. Fünfter, ihr wisst, Jesus kam, um Sünden wegzunehmen. In ihm gibt es keine Sünde. Sechster, wer mit Jesus verbunden bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat Jesus nicht gesehen. Er hat ihn auch nicht wirklich gekannt. Siebter, Kinder, lasst euch von niemandem täuschen. Wer das Richtige tut, ist gerecht. Er ist gerecht, so wie Jesus gerecht ist. Achter, wer sündigt, gehört zum Teufel. Der Teufel sündigt schon immer. Gottes Sohn kam, um die Taten des Teufels zu zerstören. Neunter, wer ein Kind Gottes ist, sündigt nicht. Gottes Geist bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, weil er ein Kind Gottes ist. Zehnter, so erkennt man Gottes Kinder und die Kinder des Teufels. Wer nicht das Richtige tut, ist nicht von Gott. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist auch nicht von Gott. Elfter, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Zwölfter, wir sollen nicht wie Kain sein. Kain war böse und tötete seinen Bruder. Warum tat er das? Seine Taten waren böse. Die Taten seines Bruders waren aber gut. 13. Brüder, wundert euch nicht. Die Welt wird euch hassen. 14. Wir wissen, wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Das ist, weil wir unsere Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. 15. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ihr wisst, ein Mörder hat kein ewiges Leben. 16. Daran haben wir die Liebe gelernt. Jesus gab sein Leben für uns. So sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder geben. 17. Wenn jemand genug Geld hat und seinen Bruder leiden sieht, aber ihm nicht hilft, wie kann Gottes Liebe in ihm sein? 18. Kinder, lasst uns nicht nur mit Worten lieben. Lasst uns mit Taten und in Wahrheit lieben. 19. Daran werden wir erkennen, dass wir zur Wahrheit gehören. Dann können wir unser Herz vor Gott beruhigen. 20. Auch wenn unser Herz uns schuldig spricht, Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alles. 21. Liebe Freunde, wenn unser Herz uns nicht schuldig spricht, dann haben wir Vertrauen zu Gott. 22. Und was wir bitten, bekommen wir von ihm. Das ist, weil wir seine Gebote halten. Wir tun, was ihm gefällt. 23. Und das ist sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Und wir sollen einander lieben, so wie er es uns befohlen hat. 24. Wer seine Gebote hält, bleibt mit Jesus verbunden. Und Jesus bleibt mit ihm verbunden. Daran erkennen wir, dass Jesus in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.